Und nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Wir haben euch etwas mitgebracht. Worüber sollen wir uns freuen? Ja! Tote Kinder! Tote geboren! Kranke Menschen! Kranke Vertrottel! Müllerschweine! Neurotische Masken! Todesstalten! In den Städten! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen? Yeah! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen? Wach ja! Wach ja! Brennende Menschen und brennende Städte! Brennende Napalm aus feinen Bomben! El Salvador, Vietnam, Palästina und Hiroshima! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen? Yeah! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen? Baha! Die bösen Russen und die guten Amis, allesamt Politiker-Nazis! Yeah! Liebe Schotte, Borschiede, bin ich Krösus! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen? Yeah! Worüber soll man uns freuen? Worüber lachen und weinen?